Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 5 Minuten sind wir hier im Radio alleine und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Und dann begrüße ich auch noch die Fernsehnation. Schön, dass ihr schon mal da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt also anrufen 0800 5678 111 oder mir faxen unter 0800 5678 110. Petra ist die Erste und Petra ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, schön, dass ich mal mit dir spreche. Ja, Petra, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist mein Bruder. Also ich mache mir ziemliche Gedanken um meinen Bruder. Er ist in der Glaubensgemeinschaft der Rosenkreuzer. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, aber du erklärst nochmal ein bisschen ausführlicher, was das bedeutet. Ja, also es ist eine Glaubensgemeinschaft. Ich will jetzt nicht gerade sagen Sekte, also ich denke mal, finanzielles Interesse besteht da nicht. Es gibt da auch verschiedene Organisationen. Also es geht praktisch darum, sich spirituell weiterzuentwickeln. Das finde ich auch soweit ganz in Ordnung. Es ist eine christliche Organisation, ne? Nee, christlich glaube ich nicht. Also ja, die berufen sich schon so auf verschiedene Sachen wie die Gnosis, aber und Theosophie, sowas in der Richtung. Mhm. Also ich weiß nicht, wie weit die Bibel noch mit einbeziehen. Aber es ist halt so, worüber ich mir Gedanken mache, also was da so abläuft. Also es geht praktisch, das oberste Ziel ist bei denen, was ich bisher so mitgekriegt habe, die Aufgabe der Persönlichkeit. Mhm. Und das finde ich halt ziemlich schlimm, also weil ich denke, mein Bruder ist halt auch so, also er ist fast 35, er hat noch nie eine Freundin gehabt, er hat auch verschiedene Probleme und lebt ziemlich zurückgezogen und ist jetzt da reingeraten. Ich nehme an, das gefällt ihm ganz gut, weil das halt so eine Gemeinschaft mhm. ist. Aber ich merke halt immer mehr, dass er da ja sein Leben eigentlich nicht lebt. Und was mir halt besonders auch auffällt, dass er sehr intolerant geworden ist und überheblich. Ne? Mhm. Also jetzt hast du mich kalt erwischt, Petra, weil ich natürlich nicht so ganz detailliert Bescheid weiß, was die Rosenkreuzer machen und welche Methoden die vor allen Dingen anwenden. Ja. Dennoch möchte ich dich fragen, wie ist denn überhaupt dieser Kontakt zustande gekommen zwischen denen und deinem Bruder? Ja, die machen immer so Vorträge, das sind immer so 10 Vorträge, wo man dann so einmal in der Woche, so 10 Wochen lang, und dann kann man da kostenlos hingehen und dann erzählen die da einiges und das hat ihm wohl zugesagt. Und dann ist er irgendwann als Schüler da eingetreten. Wie alt ist er denn? Er ist fast 35. Ah ja. Mhm. Und ja, und das läuft halt auch so ab, dass er dann irgendwann aufgehört hat, Alkohol zu trinken, Fleisch zu essen, gut geraucht hat er sowieso nicht, aber das sind die Bedingungen, um da aufgenommen zu werden. Mhm. Und dann ist es so, dass er 1 bis 2 Mal die Woche da an Veranstaltungen teilnimmt. Das nennt sich Tempeldienst. Und da ist man dann also so im Raum, also 2 Stunden lang auch eingesperrt. Also man darf dann den Raum auch nicht verlassen. Und ich weiß nicht, wie unterschwellig da irgendwelche Suggestionen ablaufen. Ich habe das mal gehört. Also ich war, gut, kommt man ja so nicht rein. Ich weiß es nicht. Ich merke halt seine Veränderung halt. Wie lange ist er jetzt dabei? Also circa 2-3 Jahre. Ich denke, als Schule 1,5 bis 2 Jahre. Geht er denn so seinen normalen Dingen noch nach? Also im Beruf? Arbeiten tut er schon so. Aber er hat ja vorher, ist ja so mit Disco gehen oder Freundin, wie gesagt, ist ja nie was gelaufen. Mhm. Ne? Redest du offen mit ihm über deine Bedenken? Ich habe es bisher noch nicht so direkt gesagt, weil ich immer merke, wie er reagiert, wenn ich irgendwie was sage so oder also ganz vorsichtig und eigentlich dann immer meine so, dass auch eine Flucht sein kann und meine aber immer andere Leute. Also ich spreche ihn direkt dann nicht an, weil ich weiß, dass er dann zumachen würde. Mhm. Dann wird er mir gar nichts mehr erzählen. Ne? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, sich gut zu informieren über diese Gruppierung. Ja. Finde ich, solltest du auch tun, damit du viele Informationen hast über die Hintergründe, wie die organisiert sind, was die wollen und so weiter. Ja. Gut, da habe ich schon einiges gelesen. Also es ist, wie gesagt, dieses mit dieser Auflösung der Persönlichkeit. Das heißt, aber ich habe auch mal an so einem Vortrag teilgenommen. Ja, aber da gibt es ja bundesweit, ich glaube auch in Nordrhein-Westfalen, die sogenannten Sektentelefone. Ja. Ich glaube, das ist eine sehr gute Anlaufstelle, an die du dich auf jeden Fall mal wenden solltest. Ja. Und ich gebe dir jetzt mal meinen Psychologen und der wird dir diese Telefonnummer geben. Vielleicht kann er dir auch noch ein paar konkrete Sachen sagen. Ja, leg du mal bitte auf und der Peter ruft dich gleich zurück. Das ist mein Psychologe. Gut, ja, ich danke dir. Okay, Petra, tschüss. So, jetzt schaltet sich das Fernsehen in einigen Sekunden auch dazu. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, wie immer montags. Und Ich würde mich freuen, wenn ihr anruft, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über welches Thema, das ist die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Stefan, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Mian. Hallo, Stefan. Was ist dein Thema? Ja, bei uns zu Hause spukt es. So. Ich will mich jetzt nicht lustig drüber machen. Du erzählst erst mal. Also vor knapp einem Jahr ist eine Frau gestorben. Meine Mutter hat ihren Sohn gepflegt, der war geistig behindert. Also dein Bruder. Was? Deine Mutter hat einen Sohn gehört. Wer hat jetzt welchen Sohn gepflegt? Von der Bekannten, also von der Frau, die hat den Haushalt gemacht und hat nebenbei den behinderten Sohn noch gepflegt. Und der ist dann gestorben. Mhm. Bei euch im Haus? Die ist dann gestorben, ja. Nee, Moment, jetzt aber... Deine Mutter hat einen Sohn von einer Frau gepflegt, die auch bei euch im Haus wohnt. Nein, die hat nicht bei uns im Haus gewohnt. Aber deine Mutter hat einen Sohn gepflegt. Genau, von der Frau. Und die ist gestorben vor einem Jahr. Und wo hat diese Frau gewohnt? Die hat bei uns in der Nachbarschaft gewohnt. Ja, so, weiter. Ja. Und sie wollte unbedingt meine Tochter damals sehen, bevor sie gestorben ist. Und die ist dann ins Krankenhaus gekommen und ist dann operiert worden und sie hat voll zu mir gesagt, dass sie nicht mehr zurückkommt. Mhm. Naja, und dann, die ist dann gestorben und dann ging es bei uns los, dass das Licht bei meiner Kleinen immer an war. Ich würde mal spontan sagen, du hast es vergessen auszumachen. Nein, das war ja das Witzige. Ich habe es dann ausgemacht und 5 Minuten später war es wieder an. Das war vielleicht die Kleine dann? Nein, die war ja zu dem Zeitpunkt 6 Monate alt. Ja, können die vielleicht auch schon Licht an und ausmachen? Natürlich nicht. Nee. Also das Licht ging an und aus. Ja, das war das Erste. Danach ging es dann halt, es kam dann die Steigerung, es ist dann die Türen sind dann nachts zugeflogen. Mhm. Dann haben wir alle im Kreis bei mir daheim gesessen um 12 Uhr. Und dann haben wir nur gesehen, wie auf einmal angefangen hat, der Sessel gegenüber zu qualmen. Aber richtig zu qualmen. Wie? Der Sessel gegenüber zu qualmen? Ja, wie so ein Dunst im Mittelhalt, vom Boden hoch. Also der Sessel fing an zu brennen quasi? Nein, der hat nur ganz normal gequalmt. Also leichter Dunst ist aus dem Sessel hochgestiegen. Ist ja schauderhaft. Ja, und also Nebelschwaden stiegen genau, aus dem Sessel. Genau. Und da habe ich mir gedacht, naja, also irgendwas stimmt doch hier drinnen nicht. Naja, hätte ich dann auch so gedacht, ja. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, naja, du spinnst, aber die anderen haben es ja auch gesehen. Mhm. Naja, auf jeden Fall war ich dann wieder alleine gewesen, auch wieder nachts um 12 und hab Fernseher geguckt und so und sie am Wäscheständer sie vorbeifliegen im rosanen Nachthemd. Ich sofort den Fernseher aus. Halt! Das muss man ja nochmal klar sagen, damit das alle verstehen. Diese arme Frau, die verstorben war, flog im rosa Nachthemd an eurem Wäscheständer vorbei. Genau. So war's. Genau. Und ich bin ja auf die Beerdigung gar nicht mit. Ich habe am nächsten Tag das dann doch meiner Mutter erzählt und sie hat genau das, ich habe genau das Nachthemd beschrieben. Mhm. Und genau mit diesem Nachthemd ist sie beerdigt worden. Nein. Ja, und auf jeden Fall ging es dann bei uns noch eine Stufe höher. Wir hatten im Kämmerchen ihre ganzen Sachen von der Wohnung, die wir ausgeräumt hatten. Mhm. Mhm. Tja, wir haben Schritte gehört. Sie hat das Kämmerchen ausgeräumt. Da drin ging es der Punk ab. Es geht hier ja geradezu wie im schlimmsten Horrorfilm. Ja, das ich kriege ja eine Gänsehaut. Jetzt sag mir mal bitte, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ja, auf jeden Fall. Naja, es sind noch Deckel geflogen, letztens durch die Gegend. So Deckel von irgendwelchen Getränken so durch die Gegend. So meine ganzen da gesessen. Hat denn der Spuk nun ein Ende? Nee, das wird immer noch schlimmer. Aha, also ihr sitzt also quasi mitten im Spuk. Nee, jetzt bin ich gerade beim Freund, aber das ist immer unterschiedlich. Gut, jetzt vielleicht in der Sekunde nicht, aber so allgemein sitzt ihr mitten im Spuk. Ja, wie sie Bock hat, wie sie Lust und Laune hat. Der Vorhang bewegt sich, Kerze gerade nach oben, aber als wird niemand hoch. Ich meine, ihr wisst ja jetzt, wer es ist, insofern ist ja okay. Nee, weil es immer schlimmer wird. Es wird ja nicht besser, es wird ja immer schlimmer. Kann man denn nicht mit der Frau reden? Na ja, haben wir ja auch vernünftiges schon Gespräch. Zum Beispiel ihr Sohn, ihr Behinderter, hat immer im Bad am Fenster gestanden. Ja. Ja, letztens haben wir die Rufe Oliver gehört, aus dem Bad raus. Ja. Vielleicht letztendlich, Stefan, hilft dann nur noch die Flucht, ne? Raus aus der Wohnung. Ja, aber ich denke mal, sie wird immer wiederkommen, weil sie wollte Silvana sehen, meine Tochter, und hat sie nie gesehen. Ach so. Silvana hat auch die ersten 3 Monate ihre Geburtstag geschrieben. Ich bemühe mich ja immer um viele, viele Ideen, aber da hört natürlich mein Wissen auch auf, ne? Wenn es um solche überirdischen und übersinnlichen Sachen geht, weiß ich leider auch keinen Bescheid, was man da machen kann. Muss man mit leben, muss man sich engagieren. Ja, wir hoffen, dass es auf jeden Fall besser wird. Ich hoffe, ich würde auch einfach sagen, wir hoffen mal ganz einfach, dass es wieder aufhört demnächst. Mhm. Okay. Okay. Tschüss, dann. Stefan. Aber du bist, du bist fest davon überzeugt, und aber auch nicht so abgrundtief verängstigt, ne? Nein, weil anfangs war es ja noch witzig. Es haben mittlerweile 8 Freunde von mir mitgekriegt, live, alle. Ja. Ja, es ist natürlich immer witzig, wenn da jemand über den Wäscheständer schwebt. Wobei, wenn ich das wirklich sehen würde, würde ich, glaube ich, nicht mehr lachen, sondern ich wär, hätte ja, die haben ja alle gesagt, du spinnst, du bist einmal dabei gesessen und die haben alle Aktionen mitgekriegt. Stefan, hoffen wir, dass es bald vorbeigeht, okay? Danke dir. Ja, ciao. Ciao. So, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, es kann auch eine Nummer ernster sein, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678. 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wiebke ist 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Es geht darum, und zwar möchte ich mit meinem Freund ganz gerne mal Gruppensex machen. Das möchtest du? Ja. Hast du das schon mal gemacht? Nee, ich hab's noch nie gemacht. Also bisher war ich immer nur in einer Beziehung zu zweit und... Wie kommt denn ein ordentliches junges Mädchen von 26 Jahren auf so eine schmutzige Idee jetzt? Ja, gute Frage. Also ich bin auch ein bisschen an Frauen interessiert, sag ich jetzt mal so. Ja. Also ich finde Frauen attraktiv. Ja. Und ich möchte es auch mal gerne mit einer Frau probieren, sag ich jetzt mal so. Also dass ich jetzt auch mal alleine mit einer Frau was mache. Aber ich würde auch ganz gerne meinen Freund mal dazu nehmen. Ah, du meinst also, der Gruppensex wäre der erste Schritt in die Richtung? Ja, genau. Mhm. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen schon? Wir sind ungefähr 1,5 Jahre zusammen jetzt. Noch nicht so ganz lange? Nee, das war schon ziemlich, doch. Hast du, wohnt ihr zusammen auch? Wir wohnen noch nicht zusammen, nee. Hast du ihm diesen Wunsch mal zugetragen, ihm erzählt davon? Ja, wir haben darüber mal gesprochen, ja. Und? Mhm. Also er wäre auch nicht abgeneigt, sag ich jetzt mal. Ist doch wunderbar. Ja. Ich hatte ja schon die Befürchtung, dass er die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat. Und nach der Mutter, Wiebke gehört mir allein. Nee, das eigentlich nicht. Also er möchte das auch gerne mal. Er möchte aber nur halt keinen Mann dazu nehmen. Er möchte halt lieber eine Frau haben. So einer ist das. Ja, genau. So einer ist das. Aber das Ding ist auch dabei, dass ich nicht möchte, dass er dann mit der Frau dann schläft. Ach, das möchtest du wiederum auch nicht. Nein, das möchte ich nicht so gerne. Aber du sollst mit der Frau was machen dürfen. Ja, also er ja auch. Also er kann ja auch die Frau streicheln. Achso, es darf aber nicht penetriert werden. Nee, genau. Also dann halt nur sie streicheln, vielleicht auch ein bisschen küssen und so. Wie weit darf er sie denn küssen? Wohin darf er sie küssen? Ja, also Zungenkuss vielleicht eventuell und ein bisschen auf den Busen küssen oder streicheln. Darf er auch ein bisschen tiefer gehen mit dem Küssen? Nein, das darf er nicht, nein. Das nicht? Also den Busen darf er noch küssen? Ja, genau. Wie weit willst du die Frau denn küssen? Den Mund, einen Zungenkuss, okay. Ich würde sie auch auf den Mund küssen, Zungenkuss. Busen? Und vielleicht. Hey! Ja, ich höre gerade meinen Freund im Hintergrund. Ist er da? Der ist auch da, ja. Sag mir, wie weit du gehen würdest wollen. Also ich würde die Frau vielleicht auf den Mund küssen, Zungenkuss und auf den Busen. Auch nicht weiter. Und vielleicht auch weiter, ja. Wie weit? Bauchnabel? Noch weiter? Ja, noch weiter. Würde ich machen. wie heißt dein Freund? Mein Freund heißt Timo. Timo, gib mir mal den Timo, Wiebke. Ja, wir sprechen uns gleich wieder. Ja. Hallo Domian. Hallo Timo, du bist nicht so begeistert, oder? Nein, wenn es darum geht, dass sie sagt, ich würde gerne auf den Mund küssen, dann werde ich schon kritisch. Das heißt, dann wirst du eifersüchtig? Ja, in gewisser Weise schon. Also wenn es dann darum geht... Nun gibt es ja viele Männer, die das sehr gerne sehen, wenn ihre Freundin mit anderen Frauen so ein bisschen rummacht. Ja, das macht mich auch sehr an. Das macht dich auch an, ne? Ja. Du bist ein normaler Mann, dann macht dich das an. Ja, ja, klar. Ja. Also ich habe das auch schon von Kollegen gehört, die mir sagten, ja, wenn ich da so im Fernsehen zwei Lesben sehe, die sich streichen und so weiter, das ist schon sehr, macht mich sehr an. Dann habe ich mich auch selber wiedergefunden, ne? So, aber wieso möchtest du das denn nicht, dass deine Freundin das macht? Ja, ich möchte schon, dass sie es macht. Aber küssen, das wäre mir dann zu viel wahrscheinlich. Ja, aber was darfst du denn machen? Sag du mal eine Vorgabe, wie weit dürfte sie gehen? Ja, also ich würde sagen, Oralverkehr wäre schon wieder was anderes. Ach, Oralverkehr schon? Ja. Das schon, aber nicht... Nee, küssen finde ich, also das ist noch intimer als... Ja, das, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Also kannst du nachvollziehen. Ja, kann ich gut verstehen. Ja. Oralverkehr ist vielleicht trivialer und platter, als jemanden wirklich mit dem Mund zu küssen. Ne? Ja. Also wie gesagt, ich mach das halt sehr an, wenn jemand dabei ist. Aber es darf kein Mann sein, ja? Darf auf keinen Fall kein Mann sein. Ja. Da müsste doch eigentlich ein Kompromiss zu finden sein. Also, ja, es ist auch, ein Kompromiss ist da, klar. Ich könnte mir das vorstellen, dass sie das so macht, wie ich es gesagt habe, aber es ist auch das Problem, dass wir gar keinen haben mit. Okay, da kommen wir gleich später zu, wie man das findet. Ja. Sie hat ja gerade gesagt, sie könnte sich vorstellen, dass du diese Frau küsst, also zungenkussmäßig, ja, dass du sogar ihren Busen küsst, aber dann ist Schluss. Würdest du, wäre das okay, dass dann Schluss ist, oder würdest du das nicht aushalten? Wenn ich dann mit meiner Freundin schlafen könnte, würde ich schon aushalten, klar. Das ist doch eine ganz gute Idee eigentlich. Jetzt gib mir nochmal die Wiebke, Timo. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Ja? Ich handel gerade hier aus, ne? Ja. Also, Oralverkehr dürftest du mit der Frau. Ja. Ist doch okay. Aber küssen nicht, oder? Nee, muss doch auch nicht sein. Nee, das muss nicht sein, unbedingt. Aber ich würde es ganz gerne mal ausprobieren, wie das so ist, ne? Gut, aber man kann ja nicht mehr alles haben im Leben. Nee. Also, ne, guck mal, er, wenn du ihm das zugestehst, was du gerade zugestanden hast, also Zungenkuss und Brust, ist er mit einverstanden, wenn er danach dann zu dir rüberhüpfen kann? Mhm. Ne, da ist er scharf gemacht. Ja. Und du darfst deinen Oralverkehr mit der Frau haben und dann gehst du wieder zu deinem Timo. Ja. Ja, so könnte man das so könnte man es doch regeln. Ja, sicher. Und wenn ihr nicht zu Rande kommt, dann ladet ihr mich ein und ich passe auf, dass alle Regeln eingehalten werden. Ne, würde ich mich zur Verfügung stellen für. Also. Klasse. Aber es darf ja kein Mann dabei sein, hat Timo gesagt gerade. Nee, das Ding ist auch nur, dass wir halt nicht wissen, wer dafür in Frage kommt. So, das ist das nächste Problem. Wie kriegt ihr jetzt eine schöne Blondine oder eine, was weiß ich, worauf ihr steht? Auf was würdest du denn stehen? Ja, das ist eigentlich egal. Also Hauptsache, Frau, weiß ich nicht, sie muss ein bisschen Ausstrahlung haben und so. Ja. Und sie muss mir auch sympathisch sein, das auf jeden Fall. Ja, klar. Und vielleicht nicht unbedingt jemand aus dem Bekanntenkreis, denn... Das gibt nur Komplikationen. Ja, das denke ich auch. Ja. Also das wäre, glaube ich, nicht so toll. Ich meine, es gibt ja diverse Möglichkeiten. Es gibt ja Clubs überall, wo man hingehen kann, wo man sich die Leute aussuchen kann. Habt ihr darüber schon mal geredet, dass ihr gemeinsam in so einen Club mal geht? Ein Swingerclub oder... Sowas zum Beispiel, ja. Ja, also ich weiß nicht, also das traue ich noch nicht so richtig. Da muss man das ja, soweit ich informiert bin, ich war noch nie so ein Ding, aber man muss das ja nicht da machen, man kann ja erstmal hingehen und reden und Kontakte knüpfen. Mhm. Oder ihr könntet eine Anzeige aufgeben. Ja, das hatten wir auch schon überlegt, das zu machen, ne? Anzeige aufgeben. Wahrscheinlich rufen jetzt bei uns hier 1000 schöne junge Frauen an, die mit Wiebke und Timo ins Bett wollen. Oh. Wie alt dürfte sie denn höchstens sein? Ich denke, also ab 23 bis 30, würde ich sagen. Gutes Alter. Ja, da wäre Timo auch mit einverstanden. Ja, denke ich schon. Ja. Ist das denn so, dass euer Sex dich nicht so ganz ausfüllt mehr im Moment? Doch, absolut. Also unser Sex, der füllt mich total aus. Mhm. Das ist nur so ein Schmankerl dazu noch. Ja, das wäre was Neues halt nochmal, ne? Aber ich muss auch sagen, ich bin noch nicht so ganz so weit, dass ich mir das noch überhaupt zutraue jetzt so. Ne? Ich denke da halt drüber nach. Und würde es auch gerne mal machen, aber den nächsten Schritt jetzt, das zu machen, so, das ist halt noch so dieses Zutrauen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das so... Ein weiterer Schritt in diese Richtung haben wir jetzt schon hier vollzogen, ne, indem wir so knallhart drüber gesprochen haben. Ne, indem wir schon fast die Grenze gezogen haben. Ne, bis dahin darf geküsst werden und da darf berührt werden und so weiter. Genau, ja. Wie erklärst du dir denn, dass du jetzt so eine Affinität, so einen Spaß irgendwie vielleicht auch an Frauen hast oder haben könntest? Ja, weil ich Frauen attraktiv finde, so wenn ich Frauenkörper anschaue oder so. Ja gut, das muss ja nicht immer unbedingt mit einer sexuellen Komponente verbunden sein. Ne? Ich habe Freundinnen, die sagen auch, ich finde Frauen sehr attraktiv, aber ich könnte kotzen, wenn ich mit dir ins Bett müsste. Aber das ist bei dir anders. Das ist bei mir anders, ja. Also ich würde das gerne mal ausprobieren, mit einer Frau halt auch mal zu schlafen, so auch wenn es auch mal alleine ist, ohne meinen Freund, würde ich gerne mal ausprobieren. Oh. Also. Das wollen wir erstmal mit einer Weile zurückstellen. Mhm. Ne? Ein Schritt nach dem anderen. Ja. Der erste Schritt ist jetzt, ihr müsst eine schöne finden und dann müsst ihr das so machen, dass ihr beide damit gut zurande kommt und Spaß habt. Ja. Und was dann weiter entsteht, muss man mal gucken, wie sich das dann so entwickelt. Ich glaube, das ist im Moment so ein Trend, dass doch sehr viele Frauen Spaß auch an Frauen haben. Mhm. Das fällt mir so auf, das habe ich früher gar nicht so oft gehört, aber jetzt immer öfter auch hier in der Sendung. Die Jungs sind da verhaltener, die schämen sich da eher noch oder sind da verklemmter. Ja. Kein Mann dabei, kein Mann. Ja. Was denen alles entgeht, ne? Tja, weil sie halt nicht vielleicht schwul sein wollen. Oder ja, so. das ist kann natürlich sein. Ne? Was meinst du, wie viele Hetero-Männer so leicht auch einen Bee-Touch haben, aber sich das nicht trauen auszuleben und die Mädels trauen sich das mehr, glaube ich, zurzeit. Ja. Ja. Nun gut. Ich habe gehört, Domian, du bist ja auch Bi oder so. So ist es, ja. Das ist absolut richtig, ja. Ja? Ja. Ich kann dir von allen Seiten... Wie liest du das so aus? Also, ich mein, im Moment ist es wirklich so, dass die klare Präferenz bei Männern liegt. Aber ich finde Frauen auch sehr sexy und sehr attraktiv und sehr erotisch, hoch anziehend. Und könnte mich aber, glaube ich, zurzeit nicht in eine Frau verlieben. Also das Herz läuft auch mehr zum Manne hin. Ja. Also, ich wünsche euch beiden alles Gute, okay, damit ihr das findet, was ihr sucht und viel Spaß dabei habt. Ja, danke. Grüße an Timo nochmal. Okay, mache ich. Ciao. Ja, tschüss. 0800 5678 111, unsere Telefonnummer, meine Nummer und meine Telefonnummer, Faxnummer 0800 5678 110. Katharina, 21 Jahre alt. Hallo. Hallo Katharina. Dein Thema. Das ist bei mir so, mein Freund hat mich betrogen, vor so ungefähr einem halben Jahr. Und ich habe ihm das verziehen, nur jetzt ist alles nicht mehr so, wie es gewesen ist. Darf ich erst mal fragen, auch wie lange ihr zusammen seid schon? Oh, jetzt seit 6 Jahren. Ach, so lange schon? Ja. So lange? Mit 15 hast du angefangen, ihn zu lieben? Ja. Also eine Jugendliebe. Deine erste große Liebe vermutlich? Ja, auch der einzigste bis jetzt. Der einzigste bis jetzt. Und bis dahin seid ihr euch treu geblieben, bis vor kurzem? Ja. Du auf jeden Fall bis heute? Immer noch, ja. Der einzigste, wie du gerade sagtest. Und vor einem halben Jahr ist er fremdgegangen. Ja, also er hat mir, er ist auf einer Feier gewesen, von der ich auch wusste. Und ja, und dann ist er halb am nächsten Morgen nach Hause gekommen und konnte mir nicht mehr in die Augen gucken. Und dann hat er mir das dann halb auch im Laufe des Tages erzählt, dass da halb was gelaufen ist. Und ja, ich konnte es gar nicht verkraften, vorausgesetzt, es war ja halt noch eine Freundin von mir, mit der es gewesen ist. Ja, es gibt das auch noch. Ja, und ich habe sie dann erstmal angerufen und habe gesagt, dass das jetzt gewesen ist, sie braucht mir nie wieder unter die Augen treten. Ja, und ich habe dann erstmal meine Sachen gepackt und wollte gehen. Und wir haben auch ein gemeinsames Kind und die haben mich dann geschnappt und wollte gehen. Und dann hat er halt an der Tür gestanden und hat sich so oft entschuldigt und hat gesagt, es tut ihm leid. Und dann haben wir halt auch die ganze Nacht noch darüber geredet und letztendlich habe ich es ihm verziehen. Nur jetzt ist die Sache so, dass halt wenn wir miteinander schlafen oder ähnliches, fange ich halt mittendrin an zu weinen oder ich kann ihn halt nicht mehr weggehen lassen. So hat es dich verletzt? Ja. Ist er auch in deinem Alter? Er ist 8 Jahre älter. Als 8 Jahre älter. Also du bist nicht... seine einzige Liebe bisher. Ja? Nee, also er hat sich vor mir, hat er sich ausgetobt ohne Ende. Jetzt will ich nochmal zu dem Vorfall fragen, von einem halben Jahr. Für ihn war das wirklich so eine einmalige Geschichte? Ja. Definitiv, er hat sich nicht in diese Freundin verliebt? Nee. Das glaubst du ihm auch? Das glaube ich ihm auch, weil er konnte sie eigentlich nie leiden und deswegen habe ich auch immer gedacht, na soll er da halb auch sein, weil ich gedacht habe, die könnte ich nackt neben ihm liegen, er würde nicht beigehen. Von wegen, ne? Von wegen, was nun passiert ist. Ist das denn im großen, so im Alkoholrausch auch passiert, das Ganze? Ja, also er war so dermaßen voll und er konnte mir halt auch nicht mehr alles sagen, was da genau gelaufen ist. Das heißt, er weiß gar nicht im Detail, wie die miteinander oder ob die überhaupt richtig miteinander geschlafen haben. Ja, er weiß nur, dass er wohl mittendrin umgefallen ist und dann hat sie ihn da liegen lassen und er ist dann morgens aufgewacht, konnte sich denken, was passiert ist, weil die Hose nach unten war und was hat er gesagt. Katharina, weißt du, was ich denke? Dass das überhaupt nicht so schlimm ist. Mann, das ist einmal passiert und dann im Suff auch noch. Und ihm tut das super leid. Und nach 6 Jahren ist es einmal passiert. Und er ist nicht verliebt in die Frau. Ja, aber es ist bei mir so, dass ich da wirklich so dran mit zu kämpfen habe, weil es hat mich auch halt mit Stolz erfüllt und seit 6 Jahren bin ich die Einzigste. Ja, klar. Aber da kann man sich natürlich jetzt auch so richtig reinsteigern in so eine Verletztheit oder so eine Eifersucht. Aber man kann sich auch so ein bisschen innerlich dazu zwingen, man sagen, nun ist auch mal gut, schwamm drüber, ich habe den Mann sehr lieb und wir haben uns sehr lieb, ist eine tolle Beziehung. Ist doof, dass es passiert ist, aber nun ist es passiert. Und nun wollen wir uns doch das Leben und die weitere Zukunft nicht schwer machen deshalb. Das ist es doch nicht wert, dass eure Beziehung, die offensichtlich ja gut zu sein scheint, jetzt einen Knacks kriegt, wegen so einem Larifari, Mann. Ja, es bleibt auch so, dass das ganze Vertrauen weg ist. Ach, Katharina, weißt du, was viel schlimmer wäre? Wenn der gezielt jetzt vielleicht eine Weile nebenher eine andere gehabt hätte. oder wenn der bei vollem Bewusstsein, also ohne dass er Alkohol getrunken hätte, sich an jemanden rangepirscht hätte und das richtig ausgenutzt hätte. Aber so hat er doch eigentlich so in meinen Augen nur mildernde Umstände verdient. Nur. Ja, das ist auch so, wir wollten jetzt im Februar nächsten Jahres heiraten. Ja. Und ich weiß nicht mehr, ich bin mir jetzt halt nicht mehr so sicher. Also Katharina, da muss ich aber erstmal sagen, wenn du deshalb nicht mehr sicher bist, dann spricht das nicht sehr für deine Liebe zu diesem Mann. Also wenn du deshalb wegen so einem kleinen Scheiß, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, den nicht heiraten willst und vielleicht sogar die Beziehung gefährdest, dann kannst du ihn auch nicht so doll lieben. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn er jetzt so sagen würde, aus irgendwelchen Gründen auch immer, oder das Schluss ist, oder mich halt wieder betrügen würde, dann denke ich, dass ich ihn ohne weiteres gehen lassen würde. Das wäre mir dann halt... Ja, du redest auch von Würde und Würde und Würde, aber es ist doch gar nicht angesagt. Er hat sich doch so entschuldigt und es tut ihm so leid, sagst du. Ja, aber es ist halt so, dass... So, alles so anders ist. Also er ist jetzt so gewesen, er ist jetzt so, seit diesem halben Jahr ist er so, wie ich mir eigentlich immer gewünscht habe, so romantisch. Und ja, ist doch wunderbar, was willst du denn mehr? Ja, aber es ist immer noch so. Und das Problem ist, wir laufen dieser blöden Kuh halt immer noch über den Weg und sie grinst dann noch und... Ja, aber ich würde jetzt auch war die auch besoffen, die Frau? Nee. Die war nicht besoffen, na gut. Aber das werdet ihr gemeinsam auch noch hinkriegen, gegenüber dieser Frau klar zu verhalten oder zu schneiden. Und wenn ihr ihr über den Weg lauft, na gut, dann ja. Vielleicht ist es für dich aber auch wirklich so schwer, weil es ist deine erste Liebe, es ist dein erster Mann, du hast noch mit keinem anderen Sex gehabt, vermutlich. Mhm. Dass einem das dann natürlich noch besonders wehtut, als wenn man schon eine gewisse Vergangenheit hinter sich hat. Ja. Aber lass es dir wirklich gesagt sein, das ist nicht so dramatisch, vor allen Dingen, wenn so viel Reue im Spiel ist. Und wenn ihr beide euch so lieb habt, ist doch völlig egal. Ja. Es ist einmal passiert, ein einziges Mal und dann unter diesen Umständen. Ja. Jetzt musst du dich mal ein bisschen am Riemen reißen und dich auch nicht zu sehr, wie ich das gerade sagte, hineinsteigern. Dass du da anfängst zum Weinen, wenn du mit ihm schläfst und so etwas. Mhm. Jetzt zeig ihm auch mal ein bisschen, dass du verzeihen ist ja nur auch eine Größe, dass Menschen auch verzeihen können. Du musst es jetzt verzeihen, Punkt, basta. Und freut euch auf eure Liebe, auf eure Liebe und eure Ehe nächstes Jahr. Ja, es ist immer, also das Schwerste ist trotzdem. Ja, aber da musst du jetzt durch. Ja. Und du darfst jetzt nicht so viel jammern innerlich. Nee, versuche ich schon. Ja. Sei froh, freu dich, dass du einen tollen Mann hast. Ja. Und dass ihr euch so lieb habt. Das ist das Wichtigste. Mhm. Ja, alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Katharina. So, tschüss. Ciao. Wer ist jetzt hier? Carsten. 26 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Carsten. Falls ihr im Hintergrund einen Zug hören solltet, ich habe hier mein Fenster auf und hier ist eine Zuglinie, der fällt gerade ein Zug. Also nichts Bedenkliches. Das kenne ich von mir zu Hause auch, ja. Carsten, um was geht es? Mein Thema ist Schlafwandeln. Schlafwandeln? Ja. Wie spannend. Ja, nicht so sehr. Also ich habe das vor Jahren mal festgestellt, als es anfing. Also du schlafwandelst? Ja. Erzähl mal, so richtig, wie man das so aus dem Märchenbuch kennt, über Dächer, so mit zu den Augen? Nee, das ist nicht ganz so, also da gibt es schon andere Storys. Und zwar, ich habe das früher festgestellt, ich habe immer mit dem Rücken zum Fenster geschlafen. Mhm. Und wenn Vollmond war, konnte ich nicht einschlafen. Mhm. Und ich habe es dann halt immer, wenn ich mich umgedreht habe, also mit Gesicht zum Fenster, dann konnte ich perfekt schlafen. Mhm. Und dann fing das dann irgendwann mal an, dass ich nachts vor der Tür aufgewacht bin. Als ich die Tür zugemacht habe und stand vor der Tür und bin dann wieder wach geworden. Welche Tür? Die Schlafzimmertür oder die Haustür? Nee, die Haustür. Die Haustür? Ja. Also du warst draußen schon kurz davor auf die Straße zu gehen? Ja, also wir haben also im dritten Stock gewohnt, das ging also noch. Achso, ins Treppenhaus zu gehen. Ja. Mhm. Ja. Und das war damals noch, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe und ich habe dann halt da draußen gewartet, bis halt irgendjemand wach wurde und ich wieder reinkam. Ach, die Tür war sogar zugeschlagen? Ja, ja, ich bin wach geworden, als ich die Tür zugeschlagen habe. Du warst aber noch nicht weitergegangen, du warst noch nicht weiter rausgegangen? Nein. Du bist durch das Türschlagen quasi wach geworden. Genau. Was wäre passiert, wenn die Tür nicht geschlagen hätte? Das ist eine Frage, ne? Das heißt, du wärst weiter rausgegangen. Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Und das hat sich dann halt im Laufe der Zeit, also das ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre her, hat sich das so gesteigert, dass ich das also mittlerweile so habe, dass ich zum Beispiel vor ein paar Wochen wach geworden bin. Morgens früh wollte ich mir Kaffee machen. Mhm. Und ich habe gemerkt, die Kaffeekanne war voll und da war heißer Kaffee drin. Ach. Oder jetzt vor ein paar Wochen oder zwei Wochen her. Das heißt, du bist nachts aufgestanden, hast die Kaffeemaschine in Gang gesetzt. Ja, genau. Und ich wusste aber nichts mehr davon. Du wusstest nichts davon. Mhm. Und jetzt vor zwei Wochen war es her, stehe morgens auf, liegt von mir vor der Tür ein Zettel vom Nachbarn, wo steht, also ich möchte doch bitte nachts nicht mehr so laut Musik machen. Und ich habe aber geschlafen und ich weiß überhaupt nichts mehr, dass Musik lief. Das ist ja schon ein bisschen unheimlich, ne? Ja, also ich habe damals habe ich das noch davon abhängig gemacht, wegen Vollmond, diese Geschichte. Aber ich habe halt mittlerweile feststellen müssen, dass es also mit dem Vollmond überhaupt nichts zu tun hat. Wie oft, ja, du, das kannst du ja gar nicht sagen, wie oft das vorkommt, aber... Also wenn ich das merke, das ist also so einmal im Monat, alle zwei Monate kommt das schon vor. Du lebst alleine zurzeit? Jetzt wieder, ja. Ja? Das heißt, du hast vorher eine Beziehung gehabt und ihr habt zusammen gewohnt? Ja, ich bin noch verheiratet, aber die Scheidung läuft. Und ja. Also meine Nachfrau, die hat das auch schon öfter mal mitgekriegt, ja. Ich meine, der Partner merkt es ja dann eher, ne? Die hat es schon dann auch mitbekommen öfter. Also sie haben mir das auch schon erzählt, dass ich dann also manchmal nachts nach Luft ringe oder also schon Probleme habe, ja. Es gibt ja so eine alte, so eine Spruchweisheit, dass man schlafwandelnde Menschen nicht ansprechen darf, ne? Ja, habe ich auch schon gehört. Ich meine, es gibt ja auch Beispiele aus den USA, wo ein Mann in seinem Schlafwandel seine Frau getötet hat, nichts mehr davon weiß, aber ich meine, das ist natürlich jetzt übertrieben. Aber ich glaube, die darf man auch nur deshalb nicht ansprechen, weil die sich natürlich meistens, der Schlafwandler an sich, auf dem Dach befindet. Und wenn man den auf dem Dach anspricht, kriegt er einen Schreck und fällt runter. Ich glaube, deshalb soll man das nicht machen. Ja. Aber jetzt ganz ernsthaft gefragt, hast du nicht ein bisschen Angst, dass du schon da vielleicht irgendwann mal was machen könntest, was dich gefährdet, zumindest dich gefährdet? Dass du auf die Straße rennst oder dich verbrühst mit heißem Wasser, irgendwas was Verrücktes. Ich weiß nicht, ich meine, die Sachen sind halt immer verrückter geworden. Ich meine, damals, wie gesagt, fing es an, dass ich also mit dem Rücken zum Boden nicht schlafen konnte. Und dann kam das erste Mal, wo ich vor der Tür stand, dann die Sache mit dem Kaffee. Und ich meine, da gibt es halt Geschichten, die halt immer krasser werden. Und ich meine, Bekannte und Verwandte von mir haben schon gesagt, ich soll irgendwie mal einen Psychiater oder eine Therapie aufsuchen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie helfen würde. Naja, da wird es wahrscheinlich sehr viele schlaue Sachen drüber geben und Forschungen und bestimmt auch Therapieformen, wie man damit umgeht. Also falsch wäre das bestimmt nicht, mal einen Psychiater oder einen Psychologen aufzusuchen, die sich damit auskennen. Ja, nur aus Selbstschutz heraus, dass du nicht in eine Situation gerätst, die dir vielleicht nur sehr schaden könnte. Ja. Ich meine, da gibt es ja auch diese Art Schlaftherapie, wo man da überwacht wird, wenn man schläft, um da Reaktionen zu überwachen, aber ich weiß nicht, was das bringen sollte. Also wenn man jetzt so eine Therapie macht und da liegt und schläft und die sagen einem, okay, du hast das gemacht, was man davon... Ja, da reden wir beide sind da vollkommen eine Laie. Da müsste man einfach mal mit jemandem reden, der sich ja gut auskennt und der wird vielleicht dann auch eine Idee haben. Aber so richtig beängstigen tut dich das noch nicht zurzeit. Nee, ich meine, also solche Situationen sind halt nicht vorgekommen, also wird halt immer lustiger sein. Das ist wirklich, ich würde gerne auch mal so einen Menschen sehen, wie der, ob du dann die Augen auf hast, wenn du da rumläufst, oder hast du die Augen zu? Weiß man nicht, ne? Ich weiß es nicht, also wie gesagt, damals, wie ich vor der Tür stand, ich habe wirklich geschlafen, ich bin dadurch wach geworden, dass die Tür zugefallen ist, dann bin ich wach geworden. Und du standst im Schlafanzug da, oder nachts? Ich stand im Schlafanzug vor der Tür, ja, und habe dann gedacht, wo bin ich hier? Ja. Wie gut, dass du einen Schlafanzug anhast, ne? Wenn du jetzt Nachtschläfer wärst, dann wäre es noch leichter. Das Beste war, ich habe damals so bei meinen Eltern gewohnt. Ja. Wie gesagt, das ist 10 Jahre her und mein Vater hat natürlich noch besser geguckt, als ich danach gestellt habe und er auf Toilette ging. Ja. Er hat gesagt, wer ist denn da? Ja, ich, was machst du da? Ja, ich will wieder rein. Aber es hilft wahrscheinlich auch gar nicht, wenn du dich in deinem Schlafzimmer einschließt von innen, weil der schlafwandelnde Carsten dann weiß, wo der Schlüssel ist und das wieder aufschließt. Ne? Ja. Ja. Da sind schon manchmal ganz lustige Sachen passiert, ja. Erzähl noch eine, wenn dir eine einfällt. Noch passiert, muss ich jetzt überlegen. So spontan fällt mir nichts mehr ein. Das sind halt Sachen, wo ich dann aber am nächsten Morgen nicht mehr weiß, was ich da wirklich gemacht habe. Ja. Oder jetzt zum Beispiel, ich hatte das vor ein paar Monaten, bin abends ins Bett gegangen, habe geschlafen, ganz normal. Und werd morgens im Wohnzimmer auf der Couch wach. Aber auch mit Kopfkissen und Decke und so. Ja, wenn ich morgens wache und denke, okay, warum bin ich jetzt hier? Sowas kenne ich nur aus Zeiten, wo ich mal sehr betrunken irgendwie war. Nein. Nee, also ohne Alkohol. Sowas spielt gar keine Rolle, ne? Also das ist nicht, wenn du jetzt Alkohol getrunken hast, besonders stark oder so. Nee, also... Ich mache dir mal ein kurzes Angebot. Du weißt ja, ich habe im Hintergrund immer einen Psychologen hier, heute auch wieder, den Peter. Vielleicht hat er eine Ahnung, wo man sich da ein bisschen schlau machen kann. Möchtest du mit dem mal ein paar Worte reden? Ja, das wäre... Ne? dann ruft er dich gleich an und dann könnt ihr ein bisschen fachsimpeln darüber, okay, vielleicht. Alles Gute, Carsten. Also soll ich dann jetzt auflegen? Du legst auf und der Peter ruft dich entweder sofort, ich weiß nicht, ob er gerade beschäftigt ist, oder in ein paar Minuten ruft er dich zurück. Alles klar. Und gute Nacht heute Nacht. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr und 50 Sekunden, eine kleine Pause. Nur 35 und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir eine Themennacht wieder. Die ganze Sendung steht unter einem Thema und das Thema heißt: Ich ekle mich vor mir selbst. Ich ekle mich vor mir selbst. Gibt es das bei euch, dass ihr sagt, bah, ich fühle mich so unangenehm und ich habe so einen richtigen Ekel vor mir? Aufgrund von Äußerlichkeiten, vielleicht aber auch von aufgrund von Verhaltensweisen, wie auch immer. Morgen heißt das Thema, ich ekle mich vor mir selbst. Martin ist jetzt dran, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Martin. Na? Also vor mir selbst ekeln tue ich mich nicht. Das war jetzt meine allererste Frage. Die erste Frage ist geklärt, er ekelt sich nicht vor sich selbst. Das ist schon mal schön. Um was geht's? Ja, es geht eigentlich darum, dass ich jetzt hier den Anfang einer Sendung mitbekommen habe, mit einem Arbeitskollegen zusammen, und da über Sex mit zwei Frauen berichtet worden ist und so weiter. Und da dachten wir, könnten wir auch mitsprechen. Wir haben Anfang August nach einer gemeinsamen Spätschicht uns noch auf ein Bierchen in einer Münchner Diskothek bewegt, dort ein paar Frauen bei einem Junggesellenabschied getroffen, und damit zwei Schwesternpaaren, das wir sehr gut unterhalten, was dann im Endeffekt in deren Wohnung endete und dann im Endeffekt in allen Räumen der Wohnung auch endete. Also zwei Schwesternpaare heißt, es waren dann vier Frauen? Es waren vier Frauen. Vier Frauen und zwei Männer von der Nachtschicht? Ja, und ich glaube, von der Spätschicht. Von der Spätschicht. In München. In München. Feierabend 24 Uhr und dann ging das eigentlich die Nacht durch. Ja. Wie war's? Wie war's? Also eigentlich eines der geilsten Erlebnisse der letzten 30 Jahre meines Lebens, möchte ich mal sagen. Also das geilste Erlebnis, Sexerlebnis, was du bisher hattest? Auf jeden Fall, ja. Seid ihr beiden denn Singles zurzeit? Jein. Jein. Also mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen, sagen wir es mal so. Okay, also das ist dann auch nicht weiter thematisiert worden bei... Ja, genau, das, so. War also, das kam da nicht wirklich zur Sprache. Wir haben uns danach auch nie wieder gesehen. Wir hatten halt eine wirklich... Wir singen von so, wie das so steht, One Wild Night. Und, habt ihr beiden Jungs das dann geschafft, mit den vier Mädels fertig zu werden? Die haben sich gegenseitig auch ein bisschen geholfen. Ach so. Aber wir haben, glaube ich, einiges zu deren Zufriedenstellung auch beitragen können, sagen wir es mal so. Also. Das sind ja Geschichten, wovon Männer träumen, ne? Dass sie nachts dann irgendwo hingehen und da sind dann zufällig ein paar Junggesellinnen. Das war also, ja, es war wie gesagt ein Junggesellinnenabschied. Ja. Also die eine, also nicht die eine von diesen Schwestern, aber die eine Freundin von denen wollte am nächsten Tag heiraten und die vier haben sich dann da mehr oder weniger früh oder spät rausgeklingt. War denn, hattet ihr auch schon gut einen gezwitschert, ihr beiden? Wir waren gut dabei. Also wir hatten halt, wie gesagt, Feierabend und wollten unser wohlverdientes Feierabendbier trinken und dann kam halt der ein oder andere Limes dazu und... Das hat aber wahrscheinlich euch auch locker gemacht, ne? Vielleicht, ja, doch. Ne? Doch, also ich meine, mein Kollege hat da sowieso nicht unbedingt das Problem mit Frauen ansprechen. Der Holger ist da recht easy, aber es hat uns schon doch auch beflügelt, sicherlich. Wie viele Stunden ging die Orgie? Ja, also ich schätze mal, wir sind um halb zwei oder sowas aus der Disco raus und gegen morgens um sieben haben wir uns in die Straßenbahn gesetzt und sind dann in unsere Wohnungen gefahren. Völlig fertig? Ja, doch. Zerkatert und aufgelaugt. Nun ist es ja ein Ding, dass man so Mädels kennenlernt. Ja. Aber der Schritt dann, und dann auch noch mit vier Frauen in eine Wohnung zu gehen und dann knallharten Sex mit denen zu machen, das ist ja noch ein anderes Bier. Wie hat sich denn das so dahin entwickelt, dass das auch klar war plötzlich, wir machen das jetzt? Ja, es kam irgendwie eins zum anderen. Also es kam halt so, dass man irgendwann sagte, ja, Disco und blöd und jetzt wird es hier zu laut und nur noch ätzende Musik hier und Dann sagte Jani, ja komm, lass uns noch zu mir gehen, gib noch einen Kaffee, ich habe noch eine Flasche Sekt im Kühlschrank und ein paar Bier bereitstehen. Und dann haben wir gesagt, okay, klar, Bierchen immer gut, bisschen Sekt dazu auch was Feines. Mhm. Und dann saß man halt irgendwie da und lief irgendwie im Fernsehprogramm auch nichts Vernünftiges, das Fernseher im Hintergrund angemacht und da waren sie halt auch mal am Hühnern im Fernsehen. Mhm. Und dann fasste man sich irgendwie gegenseitig ans Knie, dann kamen die ersten Küsse dazu. Und dann geht's los, ne? Das dann hat sich das so richtig schön langsam entwickelt und dann... War es denn dann so, dass es wirklich so richtig, richtig kreuz und quer zur Sache ging? Das ging so gut wie kreuz und quer zur Sache. Mhm. Also Holger und ich, wir haben uns nicht angefasst. Wie immer? Wir haben uns da zurückgehalten, aber ansonsten ging es schon... Also hast du die Mädels, jetzt du, ich rede mit dir, hast du die geküsst, auch die Frauen? Wir haben uns auch geküsst. Ja, weil ich finde, war das Thema ja so mit dem Küssen, das ist zu intim und das man macht alles. Ich finde, das gehört einfach dazu. Ich meine, das ist, habt ihr denn Gummis benutzt dabei? Nee. Ach so. War nicht greifbar in dem Moment. Ach ja, ich verstehe. Es gibt ja auch keine Kneipen, wo man das vorher noch ziehen kann. Sicher gibt es da Kneipen, aber mein Gott, wenn die Stimmung stimmt, dann stimmt der ganze Saal. Das ist so. Nee, da bin ich ja eine ganz rigide, Martin. Also bei allem Spaß und Sex, da dulde ich keine Ausnahmen. Na, ja, wahrscheinlich schon. Also ich kann, also im Nachhinein war es sicherlich leichtsinnig. Aber wahrscheinlich hätte der Gang zum nächsten Automaten oder wie auch immer einfach die Stimmung zerstört und da wäre gar nichts mehr gelaufen. Ich verstehe aber auch nicht die Frauen, dass vier Frauen waren, dass ja nicht zumindest eine Frau ein paar Gummis in der Tasche hatte. Ihr brauchtet ja nur zwei. Naja, ich meine, zwei kann man auch nur jeweils einmal benutzen. Das ist dann ja auch. Ja. Was war für dich, wenn du jetzt an die Situation denkst, an die Nacht, ohne jetzt zu pornografisch das zu erzählen, was war für dich das absolut schärfste Moment in der Nacht? Der schärfste Moment war eigentlich der Moment, wo dann angefangen wurde, dass sich die Frauen auch untereinander küssten und auch mal getauscht wurde. Also dass man nicht nun mit dem Mädel, das einem in dem im Endeffekt am sympathischsten war, weiter zugang geblieben ist, sondern dass die dann halt in Anführungsstrichen abgelöst worden ist. Das war so auch eine Situation, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ja. Also ich meine, ich habe das schon öfter mal gehabt, dass ich irgendwie Mädels kennengelernt habe und auch mit zwei Mädels nach Hause gegangen bin und die eine hat dann auf dem Sofa geschlafen und mit der anderen hast du halt in der Küste umgelegen. Aber das war also die Hardcore-Szene. Also wie viel Mal beim hast Tanzen du... beim Abklatschen. Also bitte? Es ist wie beim Tanzen, wenn man abgeklatscht wird, in Anführungsstrichen. Wie viel Mal hast du einen Orgasmus gehabt? Ich kann es dir nicht sagen, also ich habe nicht mitgezählt. Also reichlich. Ich mache da keine Kerben in den Polen oder Striche an die Wand. Also rundherum ein gutes Erlebnis. Das war... Was sich durch Zufall so ergeben hat, was ja wahrscheinlich nie wahrscheinlich mehr... Wahrscheinlich wird sich das nie wieder überholen. Nein, wahrscheinlich nicht. Ist vielleicht auch ganz gut so. Mhm. Und einfach, du hast jetzt mit deinem Freund das Bombengeheimnis, ne? Ja, klar, wir haben... Da könnte dann in 50 Jahren noch drüber reden, weißt du noch damals? Genau, ne? Kann man drüber lachen und lächeln und sich drüber freuen im Endeffekt. Keine Adressen ausgetauscht, keine Telefonnummern? Gar nichts. Das heißt, wahrscheinlich... Es kann sein, dass man sich wieder trifft, völlig ohne Verbindlichkeit. Es ist auch gut so, glaube ich. Das glaube ich auch. Ja, glaube ich also auch. Sonst im Nachhinein wäre es wahrscheinlich doch irgendwo in Peinlichkeiten ausgeartet oder wie auch immer. Und wie war denn die Stimmung am Morgen, als ihr euch dann getrennt habt? War das noch locker oder schon ein bisschen verkrampfter? Also Holger ist dann noch los und hat Semmeln geholt. Wir haben halt noch ein paar Brötchen gegessen, Kaffee zusammen getrunken. Und dann sind wir halt unserer Wege gegangen, die Mädels sind ihrer Wege gegangen. Über was habt ihr beim Kaffeetrinken geredet? Über die Nacht oder über irgendwas? Wir haben über irgendwas geredet. Ja. Also wir haben also wirklich... ganz lapidare Dinge gesprochen. Wir gratulieren euch zu dem schönen Erlebnis. War und Hammer. Sollte es nochmal vorkommen, schwebe ich als schlechtes Gewissen über dir und rufe immer nur mit Gummi, mit Gummi, mit Gummi, mit Gummi. Ja, da werde ich dann also okay. wahrscheinlich auch dran denken. Schönen Gruß an deinen Freund. Werde ich ausrichten. Tschüss Martin. Ruhige Nacht noch. Jo. Tschüss. Sascha, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sascha. Dein Thema. Mein Thema ist, ich bin früher vergewaltigt worden und gehe auf den Strich. Was heißt früher? Wann war das? Das war 1988 bis 91. Da warst du wie alt? Da war ich 8 bis 11. Mhm. Von wem? Von meinem Onkel. Wussten deine Eltern das? Nein, überhaupt nicht. Aber du hast bei deinen Eltern gelebt zu der Zeit? Ich habe bei meinen Eltern gelebt, mehr eigentlich bei meiner Oma, und meine Oma hat da gewohnt, wo mein Onkel gewohnt hat. Mhm. Und jedenfalls eine Wohnung weiter. Es ist ein Hochhaus gewesen. Mhm. Und ja, wenn meine Oma irgendwo hin musste, zum Einkaufen oder so, bin ich zu meinem Onkel hin. Und dann ist das mal passiert. Die Oma hat das auch nie mitbekommen? Nein, überhaupt nicht. Du hast wahrscheinlich Angst gehabt, das in der Zeit zu sagen, oder? Ja, ich hatte überhaupt Angst. Mein Onkel hat mich erpresst und dies und das. Und wie hat er dich erpresst? Ja, Geld gegeben und dies und das, ja, alles Mögliche, was ihm so eingefallen ist. Mhm. Das heißt also, er hat es mit dir getrieben und hat dir dafür Geld gegeben, dass du den Mund hältst, oder wie? Ganz genau, ja. Mhm. Hattest du Angst, auch etwas zu sagen, dass er irgendwie dir Gewalt antut? Ja, weil er es dir auch gesagt hat, was machen wird. Das heißt, es ist mit diesem kleinen Jungen wirklich zum Verkehr gekommen, mit durch den Onkel. Ja. Mhm. Das hat. Er ist ja nicht nur bei mir gewesen, er hat es ja mit meinem kleinsten Bruder auch gemacht. Mhm. Und er hat meinen kleinsten Bruder das erste Mal, wo er es mit ihm gemacht hat, irgendwelche Schmerztabletten gegeben oder sonst was, so dass er durchgedreht ist und nicht mehr wusste, was er macht. Mhm. Und daher, an diesem Tag ist es auch rausgekommen. Ach so, ich wollte gerade fragen, wie es kam, dass es dann, als du 11 Jahre alt warst, zu Ende war. Da ist es rausgekommen mit dem kleinen Bruder. Ganz genau, weil das erste Mal gewesen ist und bei ihnen und da auch an diesem Tag dann rausgekommen ist. Und wie ist das rausgekommen? Ja, mein Bruder ist durch den Tabletten, ist da irgendwie so komisch gewesen, er ist überall vorgelaufen und, weil es ist ja wie eine Droge gewesen, alles verschiedene Tabletten. Mhm. Ja, erstmal Notarzt angerufen und das hat mein Vater und dann haben sie uns gefragt, was da gewesen ist. Haben denn dann deine Eltern, deine Oma zu dir gestanden? Oder haben die euch das gar nicht erstmal geglaubt? Doch, geglaubt schon. Wir haben, also mein Vater hat auch gleich die Polizei gerufen und so. Und dann haben sie kurz danach am Marktplatz bei uns meinen Onkel festgenommen. Mhm. Sind die Männer Brüder, dein Vater? Und Ja. Aber der muss doch dann einen unglaublichen Hass auf seinen Bruder gehabt haben. Ja, eigentlich schon, obwohl ich es ja nicht verstanden habe. So, jetzt verstehe ich es nicht mehr, weil 5 Jahre später ist mein Vater verhaftet worden, weil er es mit meinen Geschwistern gemacht hat. Dein Vater auch? Ja. Mit welchen Geschwistern? Du hast also sehr viele Geschwister noch. Wir sind 7 Kinder. 7 Kinder. Ganz genau. Also hielt sich seine Wut in Grenzen, weil er selbst Dreck am Stecken hatte? Ja. So, was ist da, kommen wir nochmal zurück auf den Onkel. Zu was ist der Onkel verurteilt worden? Ja, zu was weiß ich nicht. Er hat jedenfalls mehrere Jahre in der Psychiatrie. Mhm. Bist du damals auch noch verhört worden oder befragt worden? Ja, von der Polizei, vom Gericht nicht. Und, jetzt bist du 20 Jahre alt und gehst selbst, was heißt selbst, du gehst auf den Strich. Ja. Seit wann schon? Seit 4 Jahren. Also sehr jung damit angefangen, mit 16. Ja. Bedienst du ausschließlich Männer oder auch Frauen? Ich stehe eigentlich nur auf Frauen. Ich mache das bei den Männern nur wegen dem Geld. Also du bedienst aber auch Männer? Ja, ich nehme nur Männer, wenn ich Geld brauche. Sonst stehe ich auf Männer überhaupt nicht. Mhm. Wie läuft das? Stehst du auf dem Bahnhof rum? Oder? Nein, ich stehe in Hannover bin ich meistens in einer Kneipe. Mhm. So, und dann kommen die Männer zu mir hin, fragen mich, was ich haben will, was ich mache. Mhm. Dann gehen wir zusammen auf Toilette oder auf eine Pension, die auch da in der Kneipe ist mit. Und, so kommt der Kontakt mit den Männern zustande. Wie kommt der Kontakt zu den Frauen zustande? Die kommen ja nicht in die Kneipe rein wahrscheinlich und sprechen dich an, ne? Nein, die Frauen, die mache ich hier bei uns so in eine kleine Stadt oder was das ist, ne? Hier so in der Disco oder so, wo man sie kennenlernt. Und dann bezahlen die Geld für dich, die Frauen? Nein, die Frauen gar nicht. Es ist so, ich stehe auf Frauen und dann nehme ich mir eine Frau, die ich brauche. Das habe ich nicht richtig verstanden gehabt. Ich dachte, du arbeitest als Stricher sowohl für Frauen als auch für Männer. Nein, nur für Männer. Nur für Männer, das meinte ich jetzt. Aber du arbeitest für Männer, aber du stehst nicht auf Männer. Ich stehe ja nicht auf Männer. So, das meinte ich jetzt. Mhm. Ja, so meinte ich das auch. Ja. Davon lebst du? Verdienst du viel Geld damit? Ja, ich fahre 5-mal im Jahr ungefähr nach Hannover, dann lieber selten als zu oft, weil die anderen Stricher, die da sind jeden Tag da, die verdienen nichts mehr. Mhm. Und wenn man selten hinfährt, dann nimmt man immer Frischfleisch und verdient auch mehr. Achso, du wohnst in einem, in einer anderen Gegend, irgendwo auf dem Land und fährst nach Hannover, um zu arbeiten quasi. Und was machst du die restliche Zeit, da wo du lebst? Ja, mich langweilen. Mich langweilen. Ich bin nicht am Arbeiten, allein durch meine Behinderung schon. Was für eine Behinderung hast du? Ich habe 2 kaputte Hüftgelenke, bin 80% gehbehindert. Ja, arbeitsunfähig. Mit welchem Gefühl fährst du nach Hannover, wenn du hinfährst? Mit Scheißgefühlen. Scheißgefühl? Ja. Also genau das passende Thema für morgen. Ich ekel mich vor mir selbst. Ganz genau. Das ist immer so, wenn du mit einem Typ was gemacht hast. Ganz genau. Also ist es nicht für dich so einfach ein cooler Job, sondern es ist eigentlich ätzend. Rundum ätzend. Ja, das ist genau. Hast du eine Freundin schon mal gehabt, eine längere Beziehung? Ja, war ich 2 Jahre mit zusammen. Das ist letztes Jahr am 23. Dezember auseinandergegangen. Hat die das mitbekommen, was du machst? Ja, ich habe ihr erst von vornherein erzählt. Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, jedes Mal, wenn ich irgendwie lange weg war oder so, hat sie gesagt, du warst wieder mit einem Mann unterwegs. Und danach ist die Brüche auch die Beziehung auseinandergegangen. Warum machst du das einfach weiter, Sascha, seit so vielen Jahren? Warum machst du es? Wenn es dich so anätzt? Ja, das frage ich mich auch. Ich dachte auch, dass ich davon losgewesen wäre, weil ich jetzt ein Jahr lang nichts gemacht habe und jetzt Donnerstag wieder hingefahren bin und heute Morgen wieder gekommen bin. Du hast ein ganzes Jahr nichts gemacht. Ja. Wie hast du denn, von was hast du das ganze Jahr über gelebt? Ja, ich kriege vom Jugendamt noch Geld, jetzt bis zu Ende dieses Monats und danach zum Sozialamt. Aber du bist wieder hingefahren, weil, warum? Also aus Geldnot, oder? Ja, Geldnot. Ja, aber ich gehe, weiß auch, um die ganzen Sachen zu verdrängen, gehe ich in das Spielhalle rein und spiele immer, weil ich sonst auch nichts zu tun habe. Ja. Wie viel verdienst du dann bei so einer Aktion? Das ist immer auch unterschiedlich, was los ist. Kommt drauf an, ob in Hannover jetzt irgendwelche, zum Beispiel jetzt ist Oktoberfest da oder was das ist, oder Bauernfest. Dann kommen wieder Leute von da und da, oder wo die Expo war, kommen so viele Leute, dann wird wieder richtig viel los. Das ist immer unterschiedlich. Na gut, aber was nimmst du für einmal? Für einmal zwischen 50 und 250. Nun hast du gerade gesagt, du bist behindert, dass deine Hüften irgendwie kaputt sind. Ja. Aber du bist 20 Jahre alt und sonst eigentlich gesund und fit. Ja. Bestünde denn nicht die Möglichkeit, dass du irgendetwas lernst, dass du im Sitzen machen kannst? Nein, ich darf so und so viele Stunden nur sitzen, ich darf so und so viele Stunden nur stehen, ich darf nur so viel rumlaufen, ich kann auch nur so und so viel rumlaufen, ich kann nicht mehr als 1 Kilometer laufen. Und dann habe ich schon wieder meine Probleme. Wie kommt das, dass die Hüften kaputt sind? Ist das was Angeborenes? Ja, die linke ist angeboren, die rechte Hüfte ist zu viel belasten, kaputt. Dann hatte ich noch einen Autounfall mit 6 Jahren. Da habe ich 2 Jahre im Rollstuhl gesessen. Aber die Frage, welcher Tätigkeit du vielleicht nachgehen könntest, ist, glaube ich, jetzt erstmal auch zweitrangig. Erstrangig ist, dass du von dieser Scheiße wegkommen musst, ne? Ja. Und dass du nicht so traurig bist. Letztendlich wirst du wahrscheinlich tief in dir sehr traurig sein. Ja, bin ich auch. Bitte? Ich finde voll scheiße das, was ich mache. Ja. Und du hast in all den Jahren, hat dir auch noch keiner richtig geholfen, ne? Nee, ich habe 3 Jahre in einer WG gewohnt. Ich bin jetzt noch im außenbetreuten Wohnen, wo jede Woche einmal eine Betreuerin zu mir hinkommt. Aber das ist nur eine Betreuerin, das ist keine Psychologin oder keine Therapeutin. Nee, ich bin auch in der Therapie drin. Bist du auch? Ja, bin ich auch. Nutzt ihr das was? Ja, ein bisschen. Also, ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Peter, erstmal redest. Ja. Du wirst ihm genau erklären, was für eine Therapie du im Moment machst. Ja. Er wird dir darüber hinaus noch einige Ratschläge geben, was du einfach tun solltest, um davon wegzukommen, um stabiler zu werden für dich. Ja. Es ist ja fast schon wie eine Sucht, ne, dass du dann immer dahin gehst und das wieder machst. Ja, ist es auch. Und da musst du von wegkommen, Das ist der erste ganz große Schritt. Und dann kann man überlegen, was du vielleicht, wie du dein Leben noch anders gestalten könntest oder solltest. Ja. Weil wenn du bist ja jetzt erst 20 Jahre, wenn du das noch viele Jahre machst, hast du irgendwann keine Selbstachtung mehr. Und kannst dir nicht mehr in die Augen gucken im Spiegel. Ja, kann ich auch so meistens schon nicht mehr. Ja. Sascha, leg mal bitte auf. Peter ruft dich gleich zurück von uns hier. Ja, ist in Ordnung. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Sascha. Frank, 32 Jahre. Guten Morgen. Ja, richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht es, Frank? Ja, ich habe ein Problem. Mein Problem ist Frauen. Mhm. Das Hauptproblem ist Süße. Süße? Mhm. Wie süße? Süße Frauen, oder was? Ja, und zwar geht es darum. Du bist wirklich 32, ja? Ja. Ich würde gerne Frauen die Füße verwöhnen. Füße? Ich habe Süße verstanden. So. Also nochmal eins nach dem anderen. Du bist wirklich 32 Jahre alt. Ja. Die Stimme klingt mir ein bisschen älter. Egal, aber wenn du sagst, dann ist es so. Frauen und Füße. Ja. Nicht Frauen und Süße. Du würdest gerne Frauen die Füße verwöhnen. Ja. Du bist also ein Fußfetischist. Richtig. Ne? Hast du denn schon oft Frauen die Füße verwöhnt? Nein. Wie, noch kein Mal? Doch, ein oder zwei Mal bis jetzt, in der ganzen Zeit. Weil das Problem ist, dass es gibt keine Frauen, die sich bereit erklären, sich gerne die Füße verwöhnen zu lassen. Was bedeutet denn genau Füße verwöhnen? Was möchtest du gerne mit den Füßen machen? Ach ja, ich sag mal, komm doch drauf an, auf die Verfassung. Von den Füßen? Nee, von mir. Ach so. Riechen, lecken. Massieren und sowas. Ja. Mhm. Hast du schon mal überhaupt in deinem Leben eine Beziehung zu einer Frau gehabt? Ja, ich habe mehrere Beziehungen gehabt. Nur wie gesagt, das Problem ist, wenn ich ja mit den Füßen ankomme, dann gehen die Frauen laufen. Wie gehen die laufen? Wie lange warst du denn mit den Frauen zusammen, jeweils? Leider nicht lange. Das längste 4 Monate. Mhm. Und da ist gar nichts in Sachen Füße gelaufen mit den Frauen? Nee, wenn die das hören, gehen die schon laufen, die Frauen. Ist das bei dir so, dass du letztendlich nur in wirklich große sexuelle Lust kommen kannst, wenn du die Füße mit einbeziehst? Hängt es eigentlich wirklich an den Füßen? Ja, ich sag mal, spielt eine ziemlich große Rolle. Mhm. Aber nun weiß ich ja, Frank, dass es vielerlei Menschen überall gibt, sowohl Frauen als auch Männer, die Spaß an Fußerotik haben, auch sehr viele Frauen. Deswegen wundert es mich gerade so ein klein bisschen, dass du bisher so Pech gehabt hast. Ja, vielleicht gerade ich leider immer an die solchen Frauen, das kann natürlich sein. Mhm. Wenn du jetzt, wo lernst du so Frauen kennen, so allgemein? Ich gehe einfach unter das Volk, im Biergarten oder Diskothek. Ja, hast auch nicht so Scheu, Frauen anzusprechen? Nein. Aber du sprichst dieses Thema nicht gleich an beim ersten Kennenlernen, oder doch? Nee, nicht sofort, nicht am ersten Abend oder so. Da sind sie gleich weg, meinst du, ne? Unter Umständen. Ja, gehe ich mal von aus. Ja. Vielleicht sollte ich mal. Ja, ist natürlich heikel. Ist heikel. Wenn du aber so darauf spezialisiert bist, sage ich mal. Es gibt ja nun für jede Leidenschaft im sexuellen Bereich gibt es ja Zusammenschlüsse, Zeitungen, Internetseiten und was weiß ich. Hast du schon mal versucht, über so etwas Kontakt zu Frauen aufzunehmen? Über Annoncen, über Internet, über Zeitungen? Nee, über Internet habe ich noch nicht probiert. Weil es gibt, wie gesagt, Millionen von Fußfetischisten und Erotiker. Ja, sollte man normalerweise annehmen. Vielleicht gerade ich leider immer an die Falschen. Das kann natürlich Ja, deswegen ist mein Rat, dich direkt in die Zielgruppe zu begeben. Also da, wo die Leute sich aufhalten. Ja. Das ist deine Uhr im Hintergrund. Ja. Die geht aber ein bisschen zu früh. Wir haben noch nicht genau. Nee, ich weiß. Also, dass du genau da hingehst, wo die Leute sich sammeln, wo die sich treffen. Also sei es jetzt im Internet oder dass du dir Zeitungen kaufst, die sich direkt mit dem Thema Fuß beschäftigen. Wär jetzt mein Rat, mein spontaner, schlichter Rat. Ja. Ne? Dann mach das doch mal und... Ja, nur wo findet man solche Anzeigen in solcher Zeitschrift? Das ist hast du einen Internetanschluss? Nein, ich habe zu Hause keinen PC. Du hast keinen PC. Dann... Wie findet man solche Zeitschriften? Nee, musst du mal in so einen Sexshop gehen und dich da beraten lassen. Die werden dir bestimmt sagen, hier sind solche Anzeigen drin und da können sie was finden. Ja, cool. Und wenn du eine gefunden hast, rufst du mich nochmal an und erzählst mir alles ausführlich. Ja, okay, mach ich. Okay, tschüss Frank. Okay, danke. Tschüss. Das war's für heute Nacht in der Technik, Kerstin Klinger. Und unser Thema heißt, wie schon gesagt, morgen, ich ekle mich vor mir selbst. Das kann beruhen auf Äußerlichkeiten, dass ihr sagt, ich mag meinen Busen nicht, ich mag meine Haut nicht, ich mag meine Krankheit nicht, die sichtbar ist. Es können aber auch Verhaltensweise sein, dass ihr sagt, ich mag das nicht so, wie ich lebe, deshalb ekle ich mich vor mir selbst. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen, die Leitungen sind geschaltet und wir sind pünktlich um 1 im Radio, bei 1 live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage ciao, bis morgen.